in der Hölle tagen. Die schwärzeste der Nächte kann doch nicht noch finster deinen Blick ertragen. Und tausend Jahr, was sind sie? Augenblick dem, dessen Dauer nicht Jahre messen, was endlicher Verstand ihn gar zu fern vergessen. Das ist der jetzige Augenblick. Denn tausend Jahre sind Auch nach der Schöpfung Ende.